Hallo und herzlich willkommen zum News-Podcast für diese Woche. Wir fassen wieder einmal die News der vergangenen beiden Wochen zusammen. Und ja, wenn ich schon von wir spreche, dann ist heute auch mit dabei natürlich der Christian. Hi. Ja, und da würde ich sagen, fangen wir gleich mal an mit den News für diese Woche. Und da geht es natürlich wie bekanntlich immer los mit dem Anime in Japan. Und da wird euch jetzt Christian darüber informieren. Ja genau, also da ging es jetzt um die Episode 592 und 593. Ran ist mit Konnen, Kokoro und Sonoko. Also Sonoko ist mal wieder dabei. Die war, glaube ich, schon länger nicht mehr mit dabei im Anime. Und ja, also die gehen auf so ein Festival in Japan, das da irgendwie im Sommer ab und zu mal ist. Und da wird dann Sonoko die Tasche geklaut von einem Mann mit Maske. Und dieser Mann ist schon in den Medien so bekannt, dieser Dieb. Als Tori-Mann wird er bezeichnet. Und leider ist er entkommen, der Mann mit der Tasche und so weiter. Da war zwar nichts Wichtiges jetzt so Großes drin, aber es ist echt schade eben. Und das können sie sich alle nicht auf sich sitzen lassen und gehen dann eben nochmal zu dem Festival hin und versuchen, diesen Mann zu schnappen. Wenn der eben öfter zuschlägt, hat Conan und Co. eben die Chance, dass sie den erwischen. Und tatsächlich, der ist dann nochmal aufgetaucht. Und als sie den dann eben verfolgt haben oder so, war dann eben ein Mann niedergestochen am Baum, an so einem Baum gelehnt oder so, und niedergestochen. Und der war jetzt nicht tot oder so. Also ich hätte jetzt gedacht, dass er sofort tot ist, so wie es oft ist, dass man einen Toten findet. Aber der war bloß irgendwie schwer verletzt und ist ins Krankenhaus eingeliefert worden. Aber er hat Conan bevor er eben ins Krankenhaus gekommen ist, hat er noch irgendwie eine Geste und Hinweise ihm gegeben. Und ja, eben, dann beginnen eben die Ermittlungen und ja, dann beginnt es eben so einen ganz normalen Fall, das zieht sich ja über zwei Episoden hin. Aber dann wird am Ende, dann kommen eben drei Hauptverdächtige und Conan hat nichts wirkliche Hinweise, was sich keiner richtig verdächtig macht. Aber dann wird Ran nochmal überfallen, weil sie irgendwie ganz alleine wohin läuft. Und ihr wird, weil sie einen Hinweis bei sich trägt oder so. Und mehr möchte ich an dieser Stelle nicht verraten, wie es ausgeht dann. Ran wird natürlich nicht sterben, das denke ich mal, ist eben klar. Und ja, aber ich finde jetzt zum Beispiel, also wir kommen ja gleich zur Bewertung, wir bewerten ja immer mit Detective Boys Abzeichen. Und ja, ich würde sagen, ich gebe mal 4 von 5 Detective Boys Abzeichen, weil ich das eben schon ganz gut fand und dass mal ein bisschen die Spannung über längere Zeit hingezogen wird und dann auch noch ran überfallen wird am Ende. Das macht natürlich noch einen ganzen Kick in dieser Episode. Und ja, ich empfehle es jedem auf jeden Fall. Die Manga-Umsetzung wird ja irgendwann mal, also die deutsche Manga-Umsetzung wird ja auch dann bald mal kommen. Und ich weiß nicht, ob du auch noch eine Bewertung hast. Also ich gebe dem ganzen Fall auf jeden Fall 3 von 5 Detective Boys Abzeichen. Der ist ganz ordentlich, aber auch nicht der beste. Also ich finde, da gibt es schon bessere. Ja. Okay, dann mache ich mal weiter. Und zwar, als ich heute die neue Episode angeschaut habe, im japanischen Fernsehen, da bin ich dann darauf gestoßen, aha, 15. Jubiläum von Conan anscheinend im Fernsehen, also im japanischen Fernsehen und eben auch dann nächstes Jahr dieser 15. Kinofilm. Und damit wurde eben geworben und so weiter. Und da hat die auch gleich noch so eine Seite eingerichtet und werben eben dann schon mit diesem 15. Jubiläum von Conan dann quasi, das gefeiert wird. Ja, und dann hat eben heute dieser Mystery-Fall angefangen. Das ist ein Filler und da wird eben jedes Jahr anscheinend eben ein zweiteiliger Filler, was ja auch sehr selten ist, dass ein Filler mehrere Teile hat. Das wollte ich jetzt nur mal so einwerfen, über den Inhalt sage ich jetzt noch nichts, sondern das werden wir dann in 2 Wochen durchsprechen, den Inhalt dieses Fillers. Ist ja auch sehr schön, dass der zweiteilig ist, der Filler. So geht's dann perfekt mit unserem 2-Wochen-Zyklus, passt das perfekt zusammen und ja. Dann macht jetzt Philipp den Manga-Part und ja, ich gehe mal ab. Ja, vorher möchte ich noch einwerfen, dass es jedes Jahr immer so eine Mystery-Tour gibt, wie du auch schon meintest. Und das waren halt im vorvorletzten Jahr waren das die Episoden 518 und 19, wo das dann eben um die Meiji-Restauration ging, wie sich vielleicht einige noch erinnern können. Und dann letztes Jahr gab es einen Ausflug zu den heißen Quellen von Kinosaki in den Episoden 554 und 55. Und dann kommt jetzt eben die dritte Mystery Tour dieses Jahr und die werden wir dann, ja, wie Christian schon sagte, in 2 Wochen dann durchsprechen. So. Ja, jetzt mache ich weiter mit dem Manga. Da habe ich ja im letzten News-Podcast vor 2 Wochen schon mal begonnen mit dem Kapitel 753 und dann geht es jetzt natürlich bekanntlich weiter mit Kapitel 754. Das hat den übersetzten Titel Das gefährliche Versteckspiel und handelt immer noch von dem gleichen Fall, wo die Detective Boys in einem Gebäude sind, das ja abgerissen werden soll. Und die haben jetzt ja die beiden Arbeiter oder vermeintlichen Arbeiter überführt, dass sie da eine Person im Gebäude versteckt halten und ja, entführt haben. Und die wollen jetzt die Polizei anrufen. Allerdings gelingt es denen nicht, sondern sie werden von den beiden Arbeitern oder Männern entdeckt und dann kommt es halt zu einer kleinen Auseinandersetzung, bei der dann auch Conan gefangen genommen wird. Also sind jetzt die 4 anderen Detective Boys Mitglieder, Ai, Mitsuhiko, Genta und Ayumi, alleine auf sich gestellt und ja, müssen jetzt versuchen, eben Conan zu befreien und können nicht mehr so schnell weglaufen, wie sie das geplant hatten. Und ja, dann wird auch Ai gefangen genommen von den Männern, weil sie versuchte, Conan zu retten, aber das hat nicht ganz so wirklich geklappt und jetzt ist sie auch gefangen. Und dann wollen halt die anderen 3 Detective-Force-Mitglieder die Polizei rufen, aber die Männer, die drohen damit, Ai zu ermorden und dann lassen die das natürlich bleiben und versuchen das jetzt mal ganz so auf sich gestellt. Ja, die Entführer zu überführen. Und ja, die suchen natürlich nach denen, aber die Detective Boys haben ein gutes Versteck. Und zwar sind ja Conan und Ai in einem Raum, wo ja auch ein Arbeiter sie bewacht. Und da in diesem Schrank, da sind die halt versteckt, in diesem Raum, was wohl die Verbrecher natürlich nicht mit rechnen. Und die suchen das ganze Haus ab und finden die natürlich nicht. Ja, dann wollen die das ganze Haus eben anzünden, um keine Spuren zu hinterlassen. Und ja, dann gibt Conan halt mit dem Detective Boys Zeichen, was er in der Hand hat, mysteriöse Zeichen per Klopfzeichen wieder zu den Detective Boys durch und die versuchen dann den Code zu entschlüsseln und ob es denen dann auch gelingt, letztendlich Ai und Conan zu befreien und wer dann halt die dritte Person ist, die da entführt wurde. Ich sag mal so, das ist eine uns auch bekannte Person, also. Und dann tritt eben noch eine neue, weitere Person auf, ganz am Ende des Falls. Ja, ihr könnt auf jeden Fall gespannt sein und wenn ihr halt das Ende wissen wollt, dann könnt ihr das Kapitel 755 gerne lesen oder sonst auch in einem Jahr und ungefähr einem Jahr die Anime-Umsetzung abwarten, wenn ihr dann so lange warten könnt. Ja, also für Kapitel 756, das erscheint ja leider erst in 2 Wochen, da haben wir jetzt eine einwöchige Pause. So wie es in der Shonen Sunday stand, sucht jetzt der Zeichner Gosho Aoyama nach Informationen für den nächsten Fall. Ich weiß nicht, was da auf uns wartet, aber in Anbetracht der Tatsache, dass gegen Ende des letzten Falls ja die neue Person auftrat, wie ich schon erwähnte, könnte es auch mit dieser Person dann weitergehen, so wie es ja schon beim, ich erinnere mich da gerne an diesen Lagerhausfall, wo da ja die Detective Boys waren und Heiji denen geholfen hat. Da ging es ja auch im darauffolgenden Fall mit Heiji weiter und hier könnte ich mir sowas Ähnliches gut vorstellen, dass dann halt so entsprechend weitergeht und wir dann wieder einen ziemlich spannenden Fall haben, was ich mal hoffe, weil er jetzt ja auch eine Woche lang auf Informationssammlung ist und ja, ich bin da ziemlich zuversichtlich, dass wir mal wieder einen ordentlichen Fall kriegen, nachdem jetzt auch schon wieder so ein ziemlich interessanter Fall da war, wie ich finde. Und ja, ich gebe Kapitel 754 auf jeden Fall 4 Sterne oder Detective Boys Abzeichen, weil das schon ziemlich viele neue Aspekte mit drin hat und auch, dass Conan sich da selber mit seinem Powerkick Boots lahmlegt, indem er einen der beiden Männer abschießen will und dann jedoch der zweite die Tür öffnet und die Tür lässt den Ball von seinem Fußballgürtel da abprallen zurück gegen Conan und der ist dann außer Gefecht gesetzt. Also ja. Und Kapitel 755 gebe ich dann mal ja auch 4 Detective-Voice-Abzeichen. Ich weiß nicht, ob ich da auch schon 5 geben kann. Ja, ist ein sehr interessanter Fall und ich bin schon gespannt, was dann in 2 Wochen kommt und bin da auch ziemlich zuversichtlich. Ja. Ich glaube, du hast die Kapitel nicht gelesen, oder Christian? Nee, aber klingt ziemlich spannend, also vielleicht lese ich es mir durch. Ja, aber ich denke, ich kann auf die Anime-Umsetzung auch warten. Ja, wie dann so oft, du bist hier der Anime-Experte. Ja, ich würde dann sagen, da war es auch schon für diese Woche und dann hören wir uns in 2 Wochen wieder, wenn es dann ja, den neuen Mystery-Fall zu besprechen gibt und hoffentlich dann auch das neue Kapitel im Manga, wo jetzt ja auch schon diverse Gerüchte gibt, dass es dann mit der Nachbesprechung des London-Falls weitergehen kann, wo dann auch Sonoko und Ran und Kokoro auftauchen sollen. Was ich aber nicht hoffe, also ja, ich bin dann mal sehr gespannt und ja, dann hören wir uns in 2 Wochen wieder. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.